Niobe. Von Dankbarkeit erfüllt sein, überströmend. Manchmal gibt es das. Dafür, dass es bei so viel Ignoranz meinerseits doch im Großen und Ganzen, diese Formeln, bisher eigentlich gut gegangen ist, gemessen am Schicksal anderer. Dreimal klopfen auf Holz. Aberglauben bringt Unglück. Da ist der Niobe-Komplex. Wenn du froh und stolz dein Leben rühmst, nimmt dir die neidische Göttin das Liebste sofort. Ich erinnere mich, dass ich während des Studiums in Berlin die omnipräsente Nike-Statue im Lichthof der Technischen Universität, die Siegesgöttin, eine mächtige, geflügelte, marmorne Frau, unwillkürlich mit dem Bild und der Geschichte der thebanischen Königin Niobe verbunden habe, die sich verzweifelt von einer felsigen Klippe in die Wellen stürzt, weil die kinderlose, intellektuelle, vielfach geschickte Göttin Athene die 7 Töchter und 7 Söhne ihrer Widersacherin umgebracht hatte. Der antike Mythos kann gelesen werden als Erzählung von einem verderblichen Kampf innerhalb der weiblichen Psyche. Patriarchal überformt, versteht sich.